Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Geflüchtete Juden und ihre Nachkommen wollten jahrzehntelang mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Das hat sich geändert. Vertrauen ist wieder gewachsen. In Großbritannien gibt es das Phänomen, dass britische Juden nach dem Brexit-Votum die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Friedbert Meurer berichtet darüber. Ein Büro mitten im Nordlondoner Stadtteil Finchley. Ein Dutzend Mitarbeiterinnen der Association of Jewish Refugees, der Vereinigung jüdischer Flüchtlinge, bearbeitet an ihren PC-Bildschirmen Anträge britischer Juden auf Opferrenten und andere Hilfen. Der Vorsitzende der Vereinigung heißt Michael Newman und begrüßt mich in seinem Zimmer nebenan. Er wirkt jung, Ende 30, leicht rötlich gewelltes Haar. Newman will die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, wegen des bevorstehenden Brexit. The morning of the 24th of June, straight away. Auf die Idee kam ich am Morgen danach, am 24. Juni, also sofort nach dem Referendum. Die deutsche Staatsbürgerschaft neben der britischen ist für mich eine Option, eine Versicherung. Ich könnte innerhalb der EU weiterleben und arbeiten, wie ich will. Das ist nichts, was ich heute oder in 3 Monaten tun will, aber ich könnte es jederzeit tun. Ebenfalls am Morgen des 24. Juni traf die E-Mail einer britischen Jüdin bei ihm ein, die auch nach diesem Gesetz fragte und den deutschen Pass beantragen will. Weitere Anfragen folgten. Newman nahm Kontakt mit der deutschen Botschaft in London auf und ließ sich Informationen zukommen, wie man nach Artikel 116 Grundgesetz als Nachfahre politisch NS-verfolgter Deutscher werden kann, wieder werden kann. In the normal course of events, I would have been born in Germany. Wenn alles normal verlaufen wäre, dann wäre ich in Deutschland geboren worden oder mein Vater. Das Gesetz versucht nur zurückzugeben, wie es eigentlich hätte sein sollen. Newmans Großmutter lebte bis 1939 in Köln. Als 27-Jährige beantragte die deutsche Jüdin die Ausreise nach Großbritannien. Am 31. August 1939, einen Tag nur vor Kriegsbeginn, kam sie in Southampton mit dem Schiff an. Eltern und Bruder blieben in Köln zurück und wurden von den Nazis umgebracht. In der Kölner Altstadt ist eine Bronzeplakette für die Eltern in den Boden gelassen, ein sogenannter Stolperstein des NS-Dokumentationszentrums Köln. Newman zeigt mir ein Bild des Erinnerungssteins auf seinem Computer. Hier wohnt er. Rachela Geppert. Rachela Geppert, das ist meine Urgroßmutter, geboren 1888, deportiert 1941. Sie musste dann das Ghetto in Lodz verlassen und wurde 1942 im Konzentrationslager Chelmno umgebracht. Michael Newman sagt nicht, dass der Brexit eine Bedrohung für Juden sei, aber es gäbe leider mehr Fremdenhass in Großbritannien. Categorically not a direct link between Brexit and the status of the Jewish community. Es gibt absolut keine Verbindung zwischen dem Brexit und der Lage der Juden in Großbritannien. Aber es gibt jetzt Übergriffe, zum Beispiel auf Polen. Einige Briten mögen EU-Ausländer nicht. Das ist wirklich eine schrecklich garstige Sache, die da entstanden ist. Wie Michael Newman geht es auch Thomas Harding. Er wohnt eine Stunde außerhalb Londons in einem kleinen Ort namens Steep, in sehr ländlicher Umgebung. Der Journalist und Schriftsteller ist der Urenkel des deutschen jüdischen Arztes Alfred Alexander. Thomas Harding hilft, das einst verfallene Haus des Vorfahren in ein Begegnungszentrum für junge Menschen umzugestalten. I stayed up all night when it was announced. What was it? 5 o'clock? 6 o'clock? Ich blieb beim Brexit die ganze Nacht auf, bis das Ergebnis um 5 Uhr morgens da war. Ich hatte ein tiefes Gefühl von Verlust und dass da ein schwerer Fehler begangen wurde. Und instinktiv fiel mir ein, ich habe doch davon gehört, dass man als Nachfahre verfolgter jüdischer Flüchtlinge die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann. Vielleicht kann ich sie wieder beantragen. Auch Harding hat nicht unmittelbar vor, tatsächlich nach Deutschland auszuwandern. Aber als seine Familie in den 30er Jahren in Großbritannien ankam, seien sie als Fremde bezeichnet worden. Jetzt fühle er sich umgekehrt mit dem Brexit selbst etwas fremd im Land. Auch Harding hat 2 Motive. Er will weiter als EU-Bürger reisen und arbeiten können, wo er will. Und zweitens gibt es da diese Verbundenheit mit dem Land der Vorfahren, mit Deutschland. Ich fühle mich als Europäer schon immer. Aber am wichtigsten war ein wachsendes Gefühl in den letzten Jahren, dass meine Heimat auch Deutschland ist. Eine Folge des Brexit-Votums und ein Beleg, dass ein vereinigtes Europa attraktiv ist. Friedbert Meurer über britische Juden, die deutsche Staatsbürger werden wollen.